Guten Tag. Einen Kaffee hätte ich gerne. Mhm. Und einen Magnum Mandel. Kaffee zum Mitnehmen? Jo. Mürbenzucker steht hier. Bitte schön. Danke. Tschüss, Ken. Tschüss.